In »Die offene Gesellschaft und ihre Feinde«, schrieb Karl Popper 1945, uneingeschränkte Toleranz führt mit Notwendigkeit zum Verschwinden der Toleranz. Denn wenn wir die unbeschränkte Toleranz sogar auf die Intoleranten ausdehnen, wenn wir nicht bereit sind, eine tolerante Gesellschaftsordnung gegen die Angriffe der Intoleranz zu verteidigen, dann werden die Toleranten vernichtet werden und die Toleranz mit ihnen. Eben deshalb müssen wir menschenfeindliche, protofaschistische und verschwörungstheoretische Narrative problematisieren, ohne sie dadurch wirkmächtiger zu machen. Das ist das Dilemma unserer liberalen Demokratien. Wir können nicht ignorieren, was den demokratischen Diskurs absichtsvoll verletzt. Doch indem wir uns damit beschäftigen, verschaffen wir ihm erst den Raum, zu einem wirkmächtigen Narrativ zu werden. Die Frage aber, wer oder was stattfinden und wer darüber bestimmen darf, ist in den vergangenen Jahren immer wichtiger geworden und immer umstrittener. Identitätspolitik, narrative Dissonanz und das Recht am Narrativen selbst. Die schönste und wichtigste Erzählung der Menschheit besagt, alle Menschen sind gleich. Für ihre Verwirklichung kämpfte unter anderem die erste Frau, die eine bewaffnete Militäroperation in den Vereinigten Staaten anführte, die Afroamerikanerin Harriet Tubman, die selbst aus der Sklaverei vom Süden in den Norden fliehen konnte und fortan unter dem Codenamen Moses andere Sklaven befreite und in den Norden brachte. Sie wurde Soldatin und Kundschafterin der Unionsarmee, später Frauenrechtlerin. Die größte von ihr organisierte Operation während des Bürgerkriegs war 1863 die Rettung von 750 schwarzen Sklavinnen am Combahee River. Nach eben diesem Fluss benannte die Schriftstellerin Barbara Smith 1974 ein schwarzes, queer-feministisches Kollektiv, das Combahee River Collective, das durch ein 1977 veröffentlichtes Manifest den Begriff der Identitätspolitik prägte.